In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Es hat etwas Merkwürdiges, im Oktober in einer Gartenlaube zu sein, gerade wenn es regnet, denn dann hat man keine Nachbarn. Und alles verwildert halt so ein bisschen. Und das Gras wächst, glaube ich, eigentlich schon nicht mehr. Das heißt, Rasenmähen tut eigentlich auch noch kaum jemand. Und ich bin in der Laube, in der wir mal sein durften und irgendwann nicht mehr so sein durften. Ja, wir wissen nicht ganz genau, warum jetzt und was jetzt das Schlimme gewesen ist. Und ja, es sieht jetzt mittlerweile optisch wieder so verwildert aus wie eh und je. Wir haben hier zwei Ecken, die sauber gemacht worden sind, aber das war's dann und ja, ne? In dieser einen Ecke sieht man eigentlich noch, dass hier sauber gemacht worden ist, beziehungsweise da vorne, also da wo... wo das Wasser hinfällt, da wuchert es auch wieder. Ist so ein bisschen fraglich, warum man sich die Mühe gemacht hat, da irgendwie alles sauber zu machen, wenn man irgendwann sowieso nicht mehr kommt. Aber gut, das ist jetzt auch nicht meine Baustelle. Und irgendwie, Gott sei Dank, ist es nicht meine Baustelle, denn hier diverser Kram steht jetzt auch wieder draußen rum. Eine Leiter. Der Sonnenschirm steht noch draußen rum. Ich bin ja in so einem ehrenamtlichen Verein, wo wir Zelte verleihen. Und insofern ist man da etwas pingelig, wenn es um solche Sachen draußen geht. Weil bei uns werden die ziemlich schnell klamm und versiffen und keine Ahnung was. Und ja, also dieses... ja, Sonnenschirm hat schon Löcher und Schimmel und ja. Ja, ich fände es schade, wenn es meins wäre, aber ist ja nicht meins. Das heißt, ist auch so ein Füllewort bei mir. Also ich bin heute hier in der Laube, um ein paar Sachen wieder abzuholen. Ich versuche mal eine Liege mit dem Kindertransporter mitzubekommen. Eine oder zwei. Mal gucken, wie viel ich schaffe. Also ich glaube, insgesamt werde ich hier nochmal dreimal hin müssen. Also insgesamt werde ich dreimal hin müssen, schätze ich mal, um den ganzen Kram mitzubekommen. Hier sind auch noch drei Packungen Milch. Das waren wir aber nicht. Ich überlege die ganze Zeit, ob wir das gewesen sind. Aber ich meine nicht, dass wir hier Milch gesammelt hätten. Ja, ansonsten ist hier irgendwie eine Art Bett neu. Ohne dass der Schlafraum weiter fertiggestellt worden wäre. Das Bett endet also an der Außenwand. Ist halt auch nur für Sommers, für die Sommer da. Aber da hängt eigentlich auch der Stromverteiler irgendwie so wild im Raum rum. Also ich hätte mich vielleicht doch erstmal um den Strom gekümmert, aber wie gesagt, es ist nicht meine Baustelle. Auch interessant zu sehen ist ja, dass man so ein bisschen nachempfinden kann, wann hier jemand gewesen ist. Denn da steht Milch im Kühlschrank von 15. haltbar bis zum 15.7. und haltbar bis zum 28.8. Wobei man also dann nicht weiß, warum nicht irgendwie die schon einen Monat abgelaufene Milch nicht weggeschmissen worden ist. Aber vielleicht ist das ein Experiment. Ich lasse das mal so und nehme hier jetzt nur den Alkohol mit, den wir hier mal gelassen haben zu einer Festivität, die es dann nicht gegeben hat. Und in dem Schrank haben wir auch nichts Ich hätte was. Ich hätte ein Jürgen Becker Buch hier. Als Laubenlektüre. Kann alle mit. Nicholas Parks. Geht ja auch ein bisschen Büchern den Besitzern hier vermacht und die sind alle in der Laube gelandet. Das ist ja eigentlich auch deren Ding, aber ich finde es doch ein bisschen komisch, dass sie dann irgendwie so draußen verwittern. Aber ist dann halt mal so, ne? Ja, mal sehen, ob wir den Alkohol nicht irgendwie hier mal wegschmeißen, denn irgendwie steht er schon seit ein paar Jahren in den Flaschen rum. Und er wird, glaube ich, das ist Alkohol, der nicht besser wird mit den Jahren, gerade wenn er geöffnet wird. Also kann der auch eigentlich weg. Ja. Ne? Es soll heute den ganzen Tag regnen. Es soll morgen auch noch regnen. Das heißt, es wird eine ziemlich verregnete Woche. Da ich aber morgen wieder mit der Kutze alleine bin, werde ich also höchstens nächstes Wochenende mal wieder hier vorbeischauen und das Nötigste hier. Also wir haben den Alkohol ja schon mal mit und eine Liege und eine Auflage. Und das ist als erstes schon mal ganz gut, dass wir das dann drüber gekriegt haben. Und so braucht man halt irgendwie so sich kein Auto mieten oder große Aktionen von machen. Und man kann direkt vorfahren, das einräumen. Das Ganze mit dem Auto hier nicht. Man müsste also das Ganze durch den Regen transportieren. Das ist vielleicht auch ein bisschen unangenehm. Also dauert das im Endeffekt länger, aber für das eine Mal ist es angenehmer. Ja, und da heute wahrscheinlich nichts mehr großartig passieren wird, würde ich sagen, Laubencast, Ende. Bis morgen. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.